1. Hort, was der Herr spricht, steh auf und für deinen Rechtsstreit vor den Bergen, so dass die Hügel den Stimmen nehmen können. 2. Hort, Berger, den Rechtsstreit des Herrn, und achtet darauf, Eugen Fundamente der Ode, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und wird Israels Rechenschaft sehen. 3. Mein Volk, was habe ich dir angetan, und womit habe ich dich belastet? Leges unis gegen mich habe. For ich habe dich aus Ägypten geführt, dich aus dem Land der Sklaverei befreit und Mose, Aaron soe mir jam gesandt, dich zu leiten. 5. Mein Volk, erinnere dich daran, was belag, der König von Moab, plantend was Bilim, der Sohn Beers, im Oedet, erinnere dich auch an die Erenis von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. 6. Womit soll ich vor den Herrn treten und mich vor dem Erhabenen Gott niederwerfen? Soll ich mit Brandopfen vor in treten, mit einjarigen Kalben als Opfer? 7. Freut sich der Herr über Tausend von Widden oder Anzahligstromol. Soll ich meinen Erstgeborenen als Sühne für mein Übertreten geben, die Frucht meines Leibes als Bussi für mein Seel? 8. Hat dir, Mensch, offenbart, was Gott ist. Und was fordert der Herr von dir, außer gerechtig Keet zu üben, lieb zu pflegen und demütig mit deinem Gott zu gehen? 9. Horch. Der Herr ruft der Stad zu, und wer seinen Namen fürchtet, wird Weisheit erkennen. 10. Befinden sich im Haus des Gottlosen ungerecht Oerbin Scharzer und ein Verfluchtes, zu kleins Ephemas? 11. Kann jemand als unschuldig gelten, do ein Falschwage und einen Butel mit betrügerischen Gewichten benutzt? 12. Den ihr rechen sinnvoller Gewalt, ihr Bewohner sprechen lügen und ihr Sund im Mund ist betrügerisch. 13. Die Schalb Word Orch ICH beginnen, dich zu schlagen und zu verwusten aufgrund deiner Sünden. 14. Wenn du ist, wirst du nicht satt where den, sondern dein Megan Word leer bleiben. Wenn du etwas beseitigst, wirst du es nicht behalten können, denn was du rettest, wird ICHDM schwer zu begeben. 15. Wenn du sahst, wirst du nicht ernten. Wenn du Oliven presst, wirst du dich nicht mit all salben können, und wenn du Trauben presst, wirst du keinen Wein davon trinken können. 16. Denn sei den Satzungen Riesen den gesamten Praktiken des Hauses Ahabs gefolgt, hat nackeren Ratschlagen gehandelt, so dass ich dich zu einer Ruin machen den Bewohners am Gespot, und den Spot der Volker Trajan wordet.